Es lebte einst in schaudervollen Klüften ein Bandwurm, 33 Meter lang. Der kroch des Nachts, um sich mal auszulüften, das Bettgestell des Herrn Baron entlang. Im Mondschein glänzten seine Glieder, sie waren just so weiß wie Elfenbein. Und seinem Wurmesmund entströmten Lieder, so süß wie Nachtigallen Melodien. Da nahten sich zwei jugendliche Wenzlein von überaus verführerischer Art. Die boten keck dem bleichen Wurm ein Tänzlein und reichten ihm die Händchen fein und zart. Sie setzten zierlich ihre weißen Pfoten, es schlang der Wurm in Anmut Kreis um Kreis und tanzte sich zum hundertfachen Knoten. Und durch die Nacht erklang es hold und reif. Am anderen Morgen fand zu seinen Häupten der Herr Baron das wirr verknüpfte Tier. Und während sich ihm seine Haare sträubten, ward sein Verstand mit einem Male hier. Als mit dem Frühstück kam die alte Krause, da schrie sie auf und floh entsetzt davon. Doch vor der Stadt, im Idiotenhause, da lebt noch heute der Arme, der Baron. Amen.